3a. Wie war denn dein Urlaub auf den Bahamas? Seit ich den neuen Job habe, fehlt mir einfach die Zeit dafür. Oh je, das klingt aber nicht so toll. Das weiß ich ja, aber einen Urlaub kann ich mir gerade eh nicht leisten. Du hast doch früher in einer Band gespielt. Aber zweimal pro Woche proben, das schaffe ich eben zeitlich nicht mehr. Wie machst du das eigentlich? Bei deinen Arbeitszeiten wird das wohl auch nicht leicht sein, oder? Das ist ja schlau. Super Idee. Mach das doch mal. Aber such dir ruhig auch ein paar kleine Dinge, die dir gut tun.